przypomnieć. Rahim, hier kommt die Post aus dem Pott. Danke für die Beats, ich entschied mich für diesen. Er bringt meine Hand zum Stift, lässt Wörter daraus fließen. Ich hoffe auch ihr anderen könnt ihn jetzt genießen. Wie sieht's aus? Ich hab gehört, bei euch läuft es gut. Auch wenn es hier nicht so ist, macht es mir noch Mut. Wer kann schon sagen, dass die Leute einen respektieren für das, was du machst? Musik in der Nacht, so viele vor uns haben es schon versucht und hatten sie Verstand. Fehlt es ihnen an Mut? Fehlt es ihnen an Kraft? Waren sie zu nervös, ohne zu wissen, dass abzuwarten das, was zählt ist? Krakau war cool und die Stimmung unvergesslich. Dieser Jam strahlt auf mich noch sein ganz spezielles Restlicht. Ein paar Wochen ist es her, ich bin immer noch beeindruckt. Eure Leute gehen steil, aber wo war Fokus? Egal, wenn du ihn siehst, sag ihm Bescheid. Für ein zweites 2 Kilo ist immer noch die Zeit. So wie früher wird es wohl nie wieder werden. Um das Gleiche zu erreichen, müssen wir alle wohl sterben. Du weißt, ich mein Magik, aber wo weiß, was hier so läuft? Das Schicksal ist schon komisch, aber vor allem macht es keinen Sinn. Ich wohne jetzt in Bochum im 4. Stock unterm Dach. Vor mir liegt die Ferne und unter mir die Stadt. Es ist sie bald so ruhig, ich meine, ich hör schon die Stille. Alles schwimmt in Zeitlupe ohne eine Silbe. Genug sinniert, doch gerade fällt mir ein. Hast du mir nicht gesagt, ich würde so positiv sein? Das mag stimmen, doch bestimmt nicht immer. Schreiben macht mich anders, dieser Beat macht es schlimmer. Es gibt kaum was Neues, außer Sicht von Bitten, außer Lucky und Daniel. Schreiben Tracks übers Kiffen, meine Platte ist schon fertig. Doch mein Label will mich flicken, es ist schwer gut zu sein. Nur der Einzige ist zu wissen, doch glaub mir. Ich hör nicht auf, bevor es endet, bevor ich kriege, was mir zusteht oder man mich fändet. Du weißt, wie es ist, nur auf sich selbst zu bauen. Aus deinem Haus, aus Karten darf niemand eine klauen. Doch heute scheint die Sonne und die Wärme nimmt den Hass weg. Keine dieser Wolken schiebt sich mehr an meinen Passweg. Der Sommer scheint bereit für meine Band und mich. Schlagzeug, Keyboard, DJ und Bassist. Doch wie geht's dir? Ich hoffe, der Track kommt gut an. Grüße an Bambus, Lello und Kamps. Zum Kart, zum E.